Wir befinden uns im Jahre 50 vor Christus. Ganz Gallien ist von den Römern besetzt. Ganz Gallien? Nein. Ein von unbeugsamen Galliern bevölkertes Dorf hört nicht auf, dem Eindringling Widerstand zu leisten. Und das Leben ist nicht leicht für die römischen Legionäre, die als Besatzung in den befestigten Lagern Barbarorum, Aquarium, Laudanum und Kleinbonum liegen. Wie jeden Tag, so geht auch heute wieder die Sonne auf über dem kleinen, uns wohlbekannten Dorf von Asterix, wo eitel Freude und Frieden herrschen. Aufgestanden! Das wird ein herrlicher Tag, Obelix. Heute Nacht habe ich was Komisches geträumt, Asterix. Ich habe geträumt, die Störche wären übers Dorf geflogen, um die bestellten Babys abzugeben. Und einer von ihnen hätte aus Versehen eins hier abgesetzt. Sag bloß, du glaubst noch an den Klapperstorch, der die kleinen Kinder bringt. Warum denn nicht? Ich bringe ja auch die Hinkelsteine, oder? Eines Tages werde ich dich mal aufklären müssen, Obelix. Gut gelaunt geht Asterix zur Haustür, um den neuen Tag zu begrüßen. Doch dort wartet eine Überraschung auf ihn. Ja, das darf doch nicht wahr sein. Direkt vor der Tür der Hütte liegt ein Baby in einem Körbchen und lächelt ihn fröhlich an. Das muss ein Witz sein. Obelix! Obelix! Ja, was ist denn das? Siehst du? Störche sind auch Lieferanten und können sich irren. Obelix, du regst mich auf. Hilf mir lieber, das Baby stillzukriegen. Vielleicht hat der Kleine Hunger. Oh, wie schade. Gestern habe ich gerade das letzte Wildschwein aufgegessen. Soweit ich weiß, trinken Babys aber Milch. Da weiß ich, wo es welche gibt. Bin gleich zurück. Als Obelix sich auf den Weg macht, um Milch zu holen, haben sich vor der Hütte von Asterix bereits einige Dorfbewohner eingefunden, angelockt von den ungewöhnlichen Geräuschen. Ja, was schreit denn da? Vielleicht macht Trubadix der Barde wieder seine Stimmübungen. Ach was, bei uns hat nur ein Storch was falsch abgeliefert. Kurze Zeit später kehrt Obelix mit Milch zurück. Allerdings befindet sie sich sozusagen noch in der Verpackung. Die Kuh hier habe ich mir von Appendix gegen einen Hinkelstein ausgeliehen, Asterix. Schon gut, Einzelheiten später. Sieh zu, dass die Milch auf den Tisch kommt und damit basta. Obelix tut, wie ihm geheißen wurde. Er stellt die Milch auf den Tisch. Mitsamt der Kuh, in der sich die Milch befindet. Die Kuh ist darüber wenig erfreut. Und erstaunlicherweise fließt aus der Kuh auch keine Milch heraus, obwohl Obelix eine Schale unter ihren Euter geschoben hat. Psst, psst, los, Beilung! Jetzt gib endlich Milch! Aha, ich sehe schon. Du kennst dich bei den Kühen genauso wenig aus wie bei den Störchen. Halt das Baby, ich mach den Rest. Das Baby ist ja ganz nass. Such mir sowas wie ein Fläschchen. Wenn ich die Kuh gemolken habe, lege ich das Baby trocken. Und dann gibst du ihm zu trinken, während ich den Dorfrat einberufe. Ich verstehe deine peinliche Lage, Asterix. Es gilt schleunigst herauszufinden, woher das Kind kommt und wem es gehört. Nun, es ist ja leider so, dass ausgesetzte Kinder oft auf dem Tempelaltar oder auf dem Dorfplatz aufgefunden werden. Wenn aber ein Baby absichtlich vor der Hütte eines unverheirateten Kriegers ausgesetzt wird, lässt das auf einiges schließen. Auf was denn? Hey, Moment, bei euch piept's wohl. Tja, vielleicht haben Herr Österix nicht einmal Schwierigkeiten, die Mutter dieses Kindes wiederzufinden. Bringt sie zum Schweigen oder ich mach Häuptelsalat aus ihr. Immer mit der Ruhe. Nur keine Aufregung. Asterix, komm schnell! Gefolgt vom Dorfrat stürmt Asterix zu seiner Hütte. Dort ist das Baby inzwischen bei bester Laune und erfreut sich daran, die Kuh von Appendix am Schwanz durch die Luft zu wirbeln. Der nimmt die Kuh als Rassel, Asterix! Beim Teutates! Ich wette, du hast ihm die Milch in eine Feldflasche gefüllt, die noch halb voll war mit Zaubertrank. Ist das nicht gefährlich für ihn, Miraculix? Für ihn nicht. Obelix ist der dickste Beweis, dass es für die Verabreichung des Zaubertranks an Kinder keine Kontraindikation gibt. Nebenwirkung stellt sich höchstens in Bezug auf die Umgebung ein. Was sollen wir nur mit dem Kind anstellen? Findet ihr nicht, dass ihr schon viel zu viel angestellt habt? Lasst eure Tatzen weg von dem Kind. Was hier fehlt, ist die zärtliche Fürsorge einer Mutter. Mein Engelchen, was dir fehlt, ist Hautkontakt. Dass der Hautkontakt mit einem K.O.-Schlag endet, damit hat gute Mine sicherlich nicht gerechnet. Ich habe den Eindruck, dass unser Baby bereits einen gesunden Menschenverstand hat. Es scheint, der Kleine sieht in euch seine Adoptivväter. Asterix und Obelix, ihr habt das schwere Amt der Vormundschaft für dieses Kind angetreten. Also, seid auf der Hut! Asterix und Obelix tun ihr Bestes, um in die neue Vaterrolle hineinzuwachsen. Aus einem alten Weinfass bauen sie dem Kind sogar eine Wiege. Erst eingeschlafen. Da ist sowas nicht größer als ein Frischling und doch beschäftigt es dich derart, dass du in der Zeit glatt 50 Hinkelsteine hauen könntest. Ich frag mich nur, wer diese Wahnsinnsidee gehabt haben kann, dieses Kind auszusetzen. Ich hab dir doch gesagt, das kann nur einer von den Störchen. Hör mit deinen Störchen auf oder ich beiß dich. Psst, du wächst ihn noch auf und dann will er wieder eine Kuh zum Spielen. Tja, wenn du eben nicht so dämlich gewesen wärst, aus einer Flasche mit Zaubertrank sein Fläschchen zu machen. Ja, wenn Herr Asterix eben nicht seine Flaschen ungespült rumlegen ließe. Selber Flasche. Jetzt reißt mir aber bis zum Hals. Ja klar, weiter oben kommt bei dir ja nichts mehr. Na bitte, ich hab's ja gewusst. Ich glaube, es ist höchste Zeit, dass wir uns auf die Suche nach den Eltern des Kindes machen. Aber woran sollen wir denn Eltern erkennen, die ihr Kind nicht anerkennen, Asterix? Ein Indiz haben wir. Die Windeln und Decken des Babys sind aus fein besticktem Stoff, wie es ihn bei den reichen Römerfamilien gibt. Wir beginnen also unsere Erhebung in den Römerlagern hier rings um das Dorf. Klasse, klasse, klasse! Ich bin ganz wild auf eine Erhebung bei den Römern. Idefix, du passt während unserer Abwesenheit auf das Baby auf. Frisch alles auf, was sich ihm nähert, kapiert? Glaubst du, dass Idefix der Aufgabe gewachsen ist? Aber natürlich, er hat Erfahrung. Ich hab ihm doch auch beigebracht, auf Hinkelsteine aufzupassen. Asterix und Obelix müssen nicht lange nach Römern suchen. Kaum treten sie aus dem Dorftor, kommen ihnen bereits welche entgegen. Ave Gallia! Ich, Primus Cactus, Präfekt von Gallien, bin hierher gekommen, um im ganzen eroberten Gebiet eine Erhebung durchzuführen. Dabei sollen sämtliche Einwohner mit all ihren Daten erfasst werden. Hoffentlich hat ihr diese Volkszählung in Rom auch genügend vorbereitet. Wie haltet ihr es mit dem Datenschutz? Und überhaupt, zuständig für Erhebungen sind immer noch wir. Na, das werden wir ja sehen. Legionäre, alles hört auf mein Kommando. Unsere Erhebung fängt ja gut an, was, Asterix? Greift an! Im Laufschritt zum Kampf! Still! Erhebe dich nicht! Sag nur schnell, kennst du zufällig ein paar römische Eltern, die ihr Kind bei Asterix ausgesetzt haben? Lass Obelix, die sind nicht von hier, das sieht man doch. Komm lieber mit ins Lager, Kleinbonum. Damit weiß ich genug, um nach Condate zurückzureiten. Während der Präfekt Primus Cactus sich recht lediert auf den Weg macht, um seine Vorgesetzten über das zu informieren, was er gerade in Erfahrung gebracht hat, marschieren Asterix und Obelix zum Römerlager Klein Bono. Allerdings sind sie nicht die einzigen, die unterwegs sind. Das ist doch die Stimme von Idefix. Hoffentlich ist dem Kind nichts passiert. Ganz im Gegenteil. Das Kind krabbelt putzmunter durch den Wald und stürmt direkt auf Asterix und Obelix zu. Wie der uns nur so schnell gefunden hat. Kein Wunder bei dem Quantum an Zaubertrank, dass der noch Intus hat. Und was machen wir jetzt, Asterix? Wir nehmen ihn mit. Im Grunde ist die Erhebung viel einfacher, wenn wir ihn dabei haben. Ist dir eigentlich aufgefallen, dass er auf mich zugelaufen ist? Logisch, bei deinen mütterlichen Rundungen. Ich verstehe nicht, was ich für mütterliche Rundungen haben soll. Im Lager Klein Bonum holen Asterix und Obelix schließlich mit dem üblichen Fingerspitzengefühl Erkundigungen ein. Was wollt ihr eigentlich hier? Wir sind sofort wieder weg. Nur eine kleine Erhebung. Dafür treibt ihr aber einen erheblichen Aufwand. Centurio, erkennst du dieses Kind? Ich habe schon 14 Stück drunten in Latium anerkannt. Aber ich bin so gut wie sicher, dass das da nicht von mir ist. Auch im Römerlager Laudanum tritt die Erhebung auf der Stelle. Ebenso wie im Lager Barbarorum. Bleibt als letztes nur noch das befestigte Römerlager Aquarium. Centurio, wir machen eine Erhebung, um herauszufinden, wer dieses Kind ausgesetzt hat, und wir zählen auf euch. Und ich komme mir vor wie ausgezählt. Ich kenne einen Typen, der könnte euch vielleicht helfen. Heute Morgen hatten wir Besuch eines Präfekten, der den Auftrag hat, die ganzen Gallier hier in der Gegend zu zählen. Wissen wir. Und weiter? Natürlich ist das nur ein Vorwand. Der Präfekt hat mir nämlich anvertraut, dass er nach einem Kind suchen soll, das dem hier haarscharf ähnlich sieht. Los, Obelix, wir müssen diesen Präfekten finden. Schnell machen sich Asterix und Obelix auf den Weg zurück zum Dorf. Wenn sie mit so viel Aufwand nach dem Kleinen suchen, stammt er sicher aus einer vornehmen und vermögenden Familie. Daran liegt's, dass er so stark ist und nicht am Zaubertrank. Stimmt, Sohnemann? Achtung! Ich höre was! Wie gerufen kommen Asterix und Obelix im Wald ausgerechnet jene Legionäre entgegen, die vor kurzem den Präfekten begleitet haben. Keine Angst, Römer. Wir möchten nur mit eurem Chef sprechen, dem Präfekten Kaktus. Kaktus? Der hat uns fallen lassen wie ein paar alte Schuhe und ist Hals über Kopf nach Condate abgezischt. Um den Römern seine ganze Aufmerksamkeit schenken zu können, setzt Obelix das Kind unter einen Baum. So, du bleibst brav hier sitzen und läufst nicht weg, gell? Doch das lässt einen der Legionäre finstere Pläne schmieden. Oh, das ist sicher das Baby, das Kaktus sucht. Wenn ich es ihm bringe, macht er mich bestimmt zum Optio und überschüttet mich, also ehrlich, mit Gold. Auf wessen Konto geht diese Volkszählung eigentlich? Cäsar hat damit bestimmt nichts zu tun. Der schlägt sich mit den Erhebungen in Obergermanien rum. Während die quatschen, greife ich mir den Kleinen. Doch der Kleine kann sich ziemlich gut selbst verteidigen. Er greift Legionär Wurzel aus am Bein und wirbelt ihn durch die Luft. Jetzt hat er sich einen Römer als Assel ausgesucht. Weg hier! Sogar ihre Kinder haben übermenschliche Kräfte. Weißt du, dass sie eine Menge gemeinsam haben, wir zwei Beine? Währenddessen hat Präfekt Primus Kaktus seinen Palast in Condate erreicht. Schnell, sendet einen Boten nach Rom. Nicht nötig, Kaktus. Brutus? So ist es. Ich komme eigens aus Rom, um mich nach dem neuesten Stand unserer Angelegenheiten zu erkundigen. Beim Anblick deiner nachlässigen Montur möchte man meinen, der Kontakt mit den Barbaren hätte euch demoralisiert. Der Kontakt mit ihren Fäusten, meinst du? Die Erhebung, mit der du mich beauftragt hast, birgt allerlei Risiken. Und? Hast du das Kind gefunden? Ich bin gerade dabei. Es befindet sich in einem kleinen Dorf an der Nordküste, aber es wird von zwei Galliern strengstens bewacht. Cäsar hat mir oft von einem Dorf voller unbeugsamer Gallier erzählt. Von so ein paar Spinnern, die ihre Kraft aus einem Zaubertrank beziehen. Aber ich kriege das Kind. Und wenn ich ganz Gallien niederbrennen muss. Weit genug von diesem Wutausbruch entfernt, macht das Kind, für das sich die Römer so brennend interessieren, im Dorf der Gallier Krabbelübungen. Los, Ohnemann, vertritt dir ein bisschen die Beine. Schau, Asterix, er kennt sogar schon dein Haus. Und er öffnet die Tür auf höchst gallische Art. Genau so war ich auch in seinem Alter. Ich frage mich, ob wir dem Kind ein gutes Vorbild sind. Ich repariere jetzt die Tür und dann gehe ich zu Majestix, unserem Chef, und gebe ihm einen Bericht zur Lage. Ich muss erst noch einen Hinkelstein an Appendix liefern, für die ausgeliehene Kuh. Kann denn die Lieferung nicht warten? Meine Hinkelsteine sind immer taufrisch. Die halten garantiert bis zum Verfallsdatum. Während Idefix auf das Kind aufpasst und Obelix einen taufrischen Hinkelstein ausliefert, lauschen Majestix und Miraculix Asterix Bericht. Die Römer wissen also, dass das Baby hier ist. Und ihre angebliche Volkszählung lässt darauf schließen, dass ihre Absichten alles andere als ehrlich sind. Was immer noch nicht die Frage beantwortet, warum man das Kind ausgerechnet in unserem Dorf ausgesetzt hat. Ich glaube, ich weiß die Antwort. Dieses Kind soll sicher vor den Römern geschützt werden. Und allein unser Dorf ist ein Ort der Zuflucht, den die Armeen Cäsars nie zu betreten wagen würden. Asterix kehrt zurück zu seiner Hütte, zu der auch Obelix nach der Hinkelstein-Auslieferung unterwegs ist. Doch sie erleben eine böse Überraschung. Die frisch reparierte Tür ist schon wieder zerstört. Und das ist noch nicht alles. Idefix und das Kind sind weg. Das war ja vorherzusehen. Schnell, wir müssen sie sofort suchen, Obelix. Wenn wir das nächste Mal wieder weggehen, sollte einer von uns dableiben und auf das Kind aufpassen, Obelix. Ach so? Und wer zum Beispiel? Du zum Beispiel. Warum ich zum Beispiel? Weil ich besser geeignet bin, um nach den Eltern des Kleinen zu suchen. Und du besser geeignet bist, auf die Frische deiner Hinkelsteine zu achten. Deshalb zum Beispiel. Das Kind hat im Dorf eine Schneise der Verwüstung hinter sich gelassen. Überall zerstörte Türen und empörte Dorfbewohner. Wir müssen den Kleinen finden, bevor er hier sämtliche Türen einschlägt. Dort ist er. Ich sehe ihn. Er ist vor der Tür von Miraculix. Es sieht so aus, als würde auch die Tür von Miraculix nicht mehr lange heil bleiben. Doch als das Kind mit der Faust gegen die Tür schlägt, passiert etwas Überraschendes. Sie geht nicht kaputt. Ja, herein. Ist das nicht in Ordnung, Asterix? Nein, ganz im Gegenteil. Bei dem Kleinen hat der Zaubertrank aufgehört zu wirken. Ach, endlich haben wir wieder unsere Ruhe. In Condate enthüllt Brutus währenddessen dem Präfekten Primus Cactus die ganze Wahrheit über das geheimnisvolle Kind. Doch leider kommen wir wohl einen Moment zu spät, um diese Wahrheit mitzubekommen. Jetzt kennst du das schreckliche Geheimnis um die Geburt dieses Knaben, Cactus. Und du kennst ebenfalls das nicht minder schreckliche Geheimnis meiner Intentionen. Wehe dir, wenn du mich verrätst. Ich? Dich verraten? Sag selbst, sehe ich aus wie ein Verräter? Ja! Doch ich habe keine andere Wahl. Wenn du mir behilflich bist, bekommst du in Rom das Amt eines Senators, nachdem es dich schon lange gelüstet. Ich würde Vater und Mutter verkaufen, wenn es nicht schon geschehen wäre, um dir besser dienen zu können. Oh, Brutus, Sohn des Cäsar. Adoptivsohn, wohlgemerkt. Alles, was ich von dir verlange, ist, mir das Kind herbeizuschaffen. Ich habe da bereits eine Idee. Im Dorf der Gallier ahnt man nichts von den finsteren Plänen der Römer. Alles geht seinen gewohnten, ruhigen Gang. Nun ja, vielleicht nicht ganz so ruhig wie sonst. Du, Asterix, wie wär's, wenn ich ihm nur ein kleines Tröpfchen Zaubertrank gäbe? Dann würde er vielleicht... Nein, ihr habt schon genug angestellt, ihr beiden. Schon gut, ich hab verstanden. Komm, Idefix. Schließlich sind wir ja hier nicht zu Hause. Komm, Obelix, mach keinen Quatsch. Wo willst du hin? Zu uns nach Hause. Was, Idefix? Aber du weißt doch ganz genau, dass mein Zuhause auch dein Zuhause ist. Ich merke sehr schnell, wenn ich zu viel bin. Ich muss mich entschuldigen. Ich bin ein bisschen nervös im Augenblick. Aber ich brauche deine Hilfe, Obelix. Du bist es, dem man das Kind anvertraut hat. Also ist es dein Problem. Na schön, ich habe verstanden. Du suchst einen Vorwand, um dich zu drücken. Weißt du, was du bist? Ein fetter Feigling. Sag das nochmal. Meinst du, ich hätte Angst? Aber, Kinderchen, schämt ihr euch nicht, euch so zu streiten? Ihr beiden Freunde, ja, Brüder gar. Verzeih mir, Obelix. Ich hatte es ehrlich nicht so gemeint. Ich bin an allem schuld. Aber du, Asterix, stimmt es, dass ich fett bin? Nein, du bist nicht fett. Du bist nur ein bisschen rundlich, du dickes du kleines Dummerchen. Na, also. Versöhnt kehren unsere beiden Freunde mit Miraculix zurück zur Hütte von Asterix. O Druide, wir müssen etwas unternehmen. Wir sind Krieger. Wir sind nicht die richtigen Leute, um so ein Kind aufzuziehen. Die Schwierigkeit ist nur, dass ihr die Einzigen seid, die der Kleine in seiner Umgebung duldet. Jetzt, wo die Wirkung des Zaubertranks bei ihm aufgehört hat, könnten wir ihm vielleicht einer Amme anvertrauen. Ja, vielleicht. Oh, er hat aufgehört zu brüllen. Das Schlimmste ist überstanden. Oder das Schlimmste kommt erst noch. Ich ahne Schreckliches. Nein! Beim Teutates! Ich hab's ja gewusst! Er ist wieder weg! Shaky, die suchen, bevor ihm noch etwas zustößt. Idefix hat eine Spur! Wir brauchen ihm nur nachzugehen! Die Spur des Kindes führt durch das Dorf bis zur Hütte von Miraculix. Die Tür steht offen und aus einem Kessel in der Hütte kommen verdächtige Geräusche. Asterix! Der Kleine ist in den Kessel mit Zaubertrank gefallen. Was? Oje, das erinnert mich doch an was. Es war zwar nicht mehr viel drin, aber es reicht aus, dass die Wirkung diesmal länger anhält. Und ich hatte nur das Schlimmste befürchtet. Weißt du was, Kleiner? Du gefällst mir. Während die Gallier aus nachvollziehbaren Gründen sehr beschäftigt sind, nähert sich ihrem Dorf unbemerkt eine Zenturie römischer Soldaten. Angeführt vom Präfekten Cactus und von Brutus, dem Adoptivsohn des Cäsar. Halt! Hier schlagen wir das Lager auf. Wenn wir sowieso unser Lager in der Nähe der Unbeugsamen aufschlagen, warum dann nicht gleich in einem der Lager hier rund um ihr Dorf, Marcus Junius Brutus? Weil Cäsar davon Wind bekommen könnte. Und mir nicht daran gelegen ist, dass er sich über meine Anwesenheit in Aremorica Gedanken macht. Und wieder einmal sind wir Zeuge der hervorragenden Organisation der römischen Armee. Während die Erdarbeiter den Graben rund um das Lager ausheben und den Wall aufschütten, fällen die Holzhauer die Bäume, die die Zimmerleute für die Palisade brauchen. Als das Lager schließlich fertig ist, halten der General und seine Truppen einen triumphalen Einzug. Symbol der Macht des römischen Heeres, der diszipliniertesten Armee der ganzen Welt. Brutus und Cactus verlieren keine Zeit. Sie lassen Legionär Wurzel aus antreten, der mehr zu wissen scheint, als er eigentlich dürfte. Woher weißt du, dass wir ein Kind suchen, Wurzel aus? Also ehrlich, ich habe gehört, wie der Präfekt mit dem Centurio vom Lager Aquarium darüber gesprochen hat. Und um ein Haar, also ehrlich, hätte ich euch das Kind gebracht, oh General. Und was hat dich daran gehindert? Das Kind, mit Verlaub. Es hat mich mit einer Rassel verwechselt, also ehrlich. Und hat mich über seinem Kopf in der Luft herumgewirbelt, also ehrlich, General. Dein Legionär macht mir den Eindruck, als hätte er einen Schlag auf den Helm erhalten. Er ist nicht sehr beschlagen, aber er kann uns von Nutzen sein. Na schön, wenn dieses Kind rasseln mag, dann wirst du ihm welche bringen, Wurzel aus. Du wirst dich als gallischer Hausierer verkleiden und das Dorf der Unbeugsamen betreten. Dort wird es dir ein leichtes sein, das Kind zu schnappen und zu uns zu bringen. Wenn du den Auftrag erfüllst, mache ich dich zum Optio. Und wenn ich mich weigere, also ehrlich? Dann wirst du zum Leibgericht des Zirkuslöwen, also ehrlich. Bettlern und Hausierern ist der Zugang zum Dorf der Gallier üblicherweise nicht gestattet. Doch als Wurzel aus der Wache am Dorftor mitteilt, dass er Rasseln verkauft, wird er direkt zur Hütte von Asterix geschickt. Wohnt hier Asterix? Wer bist du und was willst du von mir, Fremder? Ich heiße Wurzel aus X und bin Hausierer, also ehrlich. Man hat mir gesagt, dass du eine Rassel brauchst. Wenn ihn das beruhigen kann, kaufe ich dir den ganzen Vorrat ab. Die Kinder fliegen auf meine Rasseln, also ehrlich. Du wirst schon sehen. Ei, tei, tei, tei, tei, tei, tei, tei, tei. Sieh mal, was dir Onkel Wurzel aus X für ein schönes Rasselchen mitgebracht hat. Wurzelaus hat in dem Kind erneut die Freude am Rasseln geweckt. Der Kleine schnappt Wurzelaus am Bein und wirbelt ihn durch die Luft. Hilfe! Er mag halt lieber Rasselhausierer als Hausiererrasseln, Asterix. Das ist alles. Das tut mir wirklich leid. Das macht nichts. Ich liebe kleine Kinder. Also ehrlich. Du weißt, das ist gar nicht so schön, Hausiererputtu machen. Was machen wir bloß mit dem Kleinen? Wenn man ihn wenigstens mit auf die Wildschweinjagd nehmen könnte. Doch dann probiert er es hinterher bei den Tieren im Dorf. Wurzel aus X, du kommst doch so viel herum. Kennst du nicht eine handfeste Amme, die bereit wäre, ihn zu betreuen? Aber sicher, inzwischen könnte ich ihn beaufsichtigen, um euch einen Gefallen zu tun. Also ehrlich. Meinst du, das können wir riskieren, Obelix? Wenn ihr einer was riskiert, dann ist es der Hausierer. In Ordnung, aber pass auf, dass er die Hütte nicht verlässt. Wir sind gleich wieder da. Wir schnappen uns nur 2 oder 3 Wildschweine fürs Abendessen. Es dauert nicht lange, bis Wurzel aus komplett ramponiert ist. Seine Perücke mit den gallischen Zöpfen und sein falscher gallischer Schnurrbart fliegen ebenso durch die Gegend wie er selbst. Ich frag mich, ob ich nicht besser dran getan hätte, wenn ich die Löwen im Zirkus gewählt hätte. Also ehrlich. Er ist eingeschlafen. Jetzt schleppe ich ihn rasch ins Lager, bevor er aufwacht. Oh nein. Jetzt geht das schon wieder los. Sei's drum. Ich geb's auf. Wurzel aus flüchtet aus dem Dorf der Gallier, so schnell ihn seine Füße tragen. Doch das Kind folgt ihm. Mami! Mami! Er verfolgt mich! Hilfe! Hilfe! Als Asterix und Obelix von der Wildschweinjagd zurückkehren, werden sie von der Wache am Dorftor über alles informiert. Es ging alles so schnell. Als euer kleiner Schützling hinter dem völlig verschreckten Hausierer herrannte, da hatte der auch schon seine Zöpfe und seinen Schnauzbart verloren. Der Hausierer ist genauso wenig Gallier wie ich Römer. Er war nur da, um das Kind zu entführen. Schnell, Obelix, wir müssen den Kleinen wiederfinden. Idefix hat schon seine Fährte aufgenommen. Die Spur des Kindes führt durch den Wald Richtung Römerlager. Zum Glück müssen Asterix und Obelix nicht lang suchen, denn auf halbem Weg ist dem Kleinen die Verfolgung von Wurzel aus zu langweilig geworden. Er hat sich unter einen Baum gelegt und schläft. Obelix, komm schnell! Idefix hat den Kleinen gefunden! Hast du je daran gezweifelt? Er schläft tief und fest. Wir dürfen ihn auf keinen Fall aufwecken. Meiner Meinung nach verdaut er den Hausierer. Der Hausierer hingegen ist weit davon entfernt, seine Begegnung mit dem Kind zu verdauen. Bei seiner eiligen Rückkehr ins Römerlager von Brutus und Primus Cactus ist er auf den höchsten Mast geklettert und weigert sich seitdem, wieder herunterzukommen. Wurzel aus! Komm runter! Das ist ein Befehl! Nein! Nein! Lieber in den Zirkus! Wurzel aus! Zum letzten Mal! Komm runter! Oder ich lasse den Mast absägen! Erst müsst ihr mir schwören, dass das kleine Monster nicht hier im Lager ist. Wir schwören. Komm runter. Ich hab's von vornherein gewusst, dass der Typ nicht ganz normal ist. So ist's gut. Und jetzt erzähl. Schön der Reihe nach, Wurzel aus. Also ehrlich, ich hatte das Vertrauen der Gallier erworben, die mir den Kleinen zur Betreuung übergaben. Als sie mal weg waren, wollte ich ihn wegschleppen. Aber das Monster hat übermenschliche Kräfte. Also ehrlich. Und jedes Mal, wenn es mich sieht, nimmt es mich als Rassel. Das ist so eine fixe Idee von ihm. Jetzt fängt er wieder an zu spinnen. Im gallischen Dorf werden sie auch nicht mit ihm fertig. Asterix hat mich sogar selbst gefragt, ob ich nicht eine handfeste, kräftige Amme kennen würde, die ihn betreut. Hört, hört. Ich glaube, ich hab's verdient, zum Optio ernannt zu werden. Also ehrlich. Du hast versagt. Sei froh, dass du nicht auf die Speisekarte der Löwen im Zirkus gesetzt wirst. Verschwinde. Die Sache mit der Amme hat mich auf eine Idee gebracht, Cactus. Warum schicken wir nicht selbst eine in das gallische Dorf? Weil wir keine in unserer Soldliste führen. Doch. Dich. Wieso mich? Überleg doch mal, Cactus. Der andere Spinner ist ein für alle Mal bei den Galliern unten durch. Und außer uns beiden darf niemand von dem Geheimnis erfahren. Außerdem, wenn dir wirklich an dem Senatorenposten gelegen ist, dann... Versprich mir wenigstens, dass niemand davon erfährt. Kurze Zeit später verlässt eine üppige Amme mit blonden Zöpfen das Römerlager und macht sich auf den Weg zum Dorf der Gallier. Die Wache am Dorfeingang kann Cactus mit seiner Verkleidung überzeugen. Doch gilt das auch für die anderen Dorfbewohner? Entschuldigt, meine Dame. Könnt ihr mir sagen, wo ich Asterix, den Krieger, finden kann? Den findet ihr auf Anhieb. Das ist derjenige, der seine Haustür repariert. Da drüben. Außerdem ist er klein und trägt einen gelben Schnauzer. Doch vielleicht kennt ihr ihn ja persönlich. Nein. Vielen Dank. Seid ihr Asterix? Ja, warum? Ich heiße Vaseline. Ich habe gehört, dass ihr ein Kindermädchen sucht. Und da wäre ich genau die Richtige. Ihr seid nicht aus dem Dorf. Woher wisst ihr, dass ich ein Kindermädchen suche? Sowas spricht sich rum in der Legion. Ich meine Region. Vor allem, wenn es sich um den berühmten Asterix handelt. Ach, den heldenhaften Krieger. Und ich? Weiß die Region auch, wer ich bin? Ich bin sicher, dass ich vor Obelix stehe. Ach, dem schönen, dem verführerischen Träger von Hinkelsteinen. Naja, wie habt ihr denn das gemerkt? Vielleicht wisst ihr dann auch, dass das zu beaufsichtigende Kind sehr schwierig ist. Oh, ich hab schon ganz andere auf Vordermann. Ich hab schon schwierigere Kinder aufgezogen. Wir können es ja mal versuchen. Bitte sehr. Aber sagt dann nicht, dass ich euch nicht gewarnt hätte. Komisch. Mir kommt es vor, als hätte ich das Gesicht dieser Gallierin schon einmal wo gesehen. Vielleicht ist sie ebenso wenig Amme, wie der andere Hausierer war. Was meinst du, Obelix? Auf alle Fälle hat die Frau Geschmack. Na, du? Ich hatte euch gewarnt, es ist unmöglich. Oh, absolut nicht. Das war ja nur ein erster Kontakt. Das ganze Problem kommt daher, dass der Kleine einen Rest Zaubertrank verschluckt hat. Kommt, ich will versuchen, die Kontaktaufnahme etwas zu erleichtern. Da schau, wie nett Vaseline ist. Die darf man doch nicht verhauen, die liebe Vaseline. So. Das war mal wieder fällig. Auf der Heide blüht ein kleines Blümelein. Das scheint dem Kleinen zu gefallen. Hier haben wir nicht mehr denselben Geschmack. Jedenfalls wirkt es. Er ist eingeschlafen. Das ist ein Skandal! Was gibt es denn, Trubadix? Geben tut es, dass du eine Fremde das Dorf hast betreten lassen, die an meiner Stadt singt. Du bist aber keine Amme, so viel ich weiß. Ich bin Barde und nur die Barden haben das Recht zu singen. Ihr habt ihn mir aufgeweckt. Könnt ihr nicht ein bisschen weiter wegschreien? Gnädige Frau! Ich habe keine Befehle von einer Fremden entgegenzunehmen! Und ich werde hier schreien, so viel es mir! Unbemerkt ist das Kind vor die Tür der Hütte gekrabbelt, hat Trubadix am Bein gepackt und spielt nun mit ihm Rassel. Nur eines kann ihn davon abhalten. Hilfe! Wir Jäger lassen fallen ein frohgewaltig Lied. Hurra! Er ist eingeschlafen. Ihr könnt wieder euren gewohnten Beschäftigungen nachgehen, meine Herren. Eine Frage. Wo habt ihr denn Soldatenlieder gelernt? Das ist ganz einfach. Der Beruf als Amme stillt nicht immer alle Bedürfnisse. Deshalb habe ich eine Zeit lang bei der Römischen Legion als Marketenderin gedient. Aber aufgrund meiner ersten Tätigkeit habe ich auch den Beinamen Prima bekommen. Ich glaube, ihr werdet verlangt, Prima Vaseline. Ja. Die Geschichte will mir gar nicht gefallen, Obelix. Pah, warte ab. Auf jeden Fall wird's wie immer mit einem Bankett unterm Sternenhimmel enden. Im Dorf gibt es noch andere, denen die Geschichte mit der Amme, die Soldatenlieder schmettert, nicht gefällt. Zum Beispiel Häuptlingsgattin Gute Miene. Bravo, Herr Majestix. Das hast du sauber hingekriegt. Was habe ich denn schon wieder angestellt? Du bist der Häuptling des Dorfes und du erlaubst, dass eine Fremde unter dem Dach eines Junggesellen wohnt? Gratuliere. Aber Mienchen, das ist doch die Amme für den Kleinen. So ein unmoralisches Verhältnis ist nicht tragbar. Und so befiehlt Majestix Asterix, aus seiner Hütte auszuziehen und eine Weile bei Obelix zu wohnen. Vaseline alias Kaktus könnte kaum etwas Besseres passieren, denn jetzt hat er freie Bahn, um das Kind zu entführen. In der Nacht wagt er den Versuch. Jetzt oder nie. Alles schläft. Jetzt hau ich mit dem Kind ab. Oh nein. Wohl auf. Wohl auf. Aloboga. Aufs die Pferd. Aufs Pferd. Erzählen, die wohl auf. An Aloboga. Aufs Pferd. Aufs Pferd. Aufs Pferd. Der nächtliche Entführungsversuch ist gescheitert. Doch Kaktus gibt nicht auf. Als der neue Tag beginnt, unternimmt er den nächsten Versuch. Er bettet das schlafende Kind in einen Korb und legt eine Decke darüber, sodass es keiner sieht. Mit Unschuldsmiene spaziert er an der Wache am Dorftor vorbei. Wohin des Weges, schöne Frau? Ich will in den Wald Pilze suchen. Wir lagen einst vor Nikea und hatten die Pest an Bord. Siegessicher marschiert Primus Kaktus, alias Prima Vaseline, mit dem entführten Kind durch den Wald. Jetzt, wo wo wir außer Sichtweite des Dorfes sind. Bloß schnell ab ins Lager. Doch Kaktus hat die Rechnung ohne das Kind gemacht. Der Kleine wacht auf und spielt mit Kaktus Rassel. Oh, na, na, Mami, Mami, Hilfe, Hilfe! Zum Glück für Kaktus hört die Lust am Rasselspiel bald auf. Langsam aber sicher scheint der Präfekt von seinem Auftrag genug zu haben. Nein! Fass mich nicht mehr an! Lass mich, lass mich! Mami, Mami! Nach dem anstrengenden Rasselspiel macht das Kind im Wald ein Nickerchen. Neben der Perücke, die Kaktus beim Rasselspiel vom Kopf gerutscht ist. Zum Glück dauert es nicht lange, bis Asterix, Obelix und Idefix ihn finden, nachdem sie von der Dorfwache alarmiert worden sind. Schau den süßen kleinen Asterix, er ist unter einem Baum eingeschlafen. Schau die Perücke, Obelix. Das ist der Beweis, dass die Amme gar keine war. Wir haben uns mal wieder reinlegen lassen wie die Frischlinge. Wollen wir nachschauen, wer es eigentlich war? Ich hätte mal wieder Lust auf eine Erhebung bei den Römern. Wir können wegen dem Kleinen keinerlei Risiko eingehen. Übrigens werden sich die Römer sicher einen neuen Trick einfallen lassen. Aber beim nächsten Mal beim Teutates werden sie uns besser vorbereitet finden. Doch die Römer schmieden diesmal wirklich finstere Pläne. Denn als Kaktus unverrichteter Dinge ins Römerlager zurückkehrt, ist Brutus alles andere als begeistert. Wir haben eine Schlacht verloren, jedoch nicht den Krieg, Kaktus! Ich hatte dir gesagt, wenn's nötig ist, brenne ich ganz Gallien nieder. Also, zünden wir's an! Möchtest du wirklich in ganz Gallien Feuer legen, Brutus? Das Dorf der Unbeugsamen genügt mir. Die strohgedeckten Gallierhütten sollen rasch und gut brennen, heißt es. Brutus meint es ernst. Als die Abenddämmerung hereinbricht, lässt er seine Legionäre mit schweren Wurfmaschinen vor das Dorf der Gallier ziehen. Die Maschinen werden in Position gebracht und wenige Momente später prasselt ein Regen von Feuerpfeilen auf das Dorf nieder. Und Feuer! Feuer! Es brennt! Die Römer greifen uns an! Gute Miene, du bringst die Frauen und Kinder zum Stand, während wir uns um die Römer kümmern. Ich vertraue dir den Kleinen an, gute Miene. Ich bin sicher, dass er brav ist. Los! Zeigen wir den Römern, wie abgedreht wir sind. Vorwärts! Während die Dorfbewohner den römischen Legionären vor ihren Toren mitteilen, was sie davon halten, wenn man ihr Dorf anzündet, hart gute Miene mit den Frauen und Kindern am Strand aus. Keine Sorge, hier sind wir in Sicherheit. Doch gute Miene irrt, denn plötzlich taucht Brutus am Strand auf. Gib mir das Kind, du Megäre! Hol dir's doch, wenn du dich traust, Römer. Oh, Schreck! Es ist mir entwischt. Das Kind krabbelt auf Brutus zu, packt ihn am Bein und nichts passiert. Das soll also das kleine Monster sein, ja? Bei Bellissima. Der Trank hat aufgehört zu wirken. Brutus schnappt sich das Kind und mit einem Beiboot, das am Strand wartet, rudert er zu einem Schiff, das vor der Küste ankert. Die Gallier auf dem Schlachtfeld ahnen von all dem noch nichts. Schau, Asterix, ich hab den Hausierer wiedergefunden. Aua, also ehrlich? Und ich die Amme. Du sagst mir jetzt sofort den wahren Grund, der dich hergeführt hat. Ich wette, du kannst ein Lied davon singen, du Primadonna. Erbarmen! Erbarmen! Ich habe nur auf Befehl von Brutus gehandelt, dem Sohn Cäsars! Und wo finde ich den? Am Strand. Er wusste, dass ihr das Kind aus Sicherheitsgründen dorthin bringen würdet. Schnell, Obelix, folgt mir! Schnell, Idefix, folgt uns! Am Strand erfahren Asterix und Obelix von der am Boden zerstörten gute Miene, dass Brutus das Kind auf ein Schiff gebracht hat. Asterix und Obelix verlieren keine Zeit. Sie stürzen sich ins Wasser und schwimmen los. Das Schiff, auf dem sich Brutus und das Kind nun befinden, gehört alten Bekannten, den Piraten. Kannst du mir schwören, Römer, dass wir nicht Gefahr laufen, den verrückten Galliern zu begegnen? Die sind im Augenblick viel zu beschäftigt. Aber du erhältst das Geld trotzdem erst, wenn wir wohlbehalten in Privat des Portos an Land gegangen sind. Schwimme an Backbord! Schwimme an Backbord! Schwimmer? Was denn? Wie denn? Wer denn? Zwei Gallier! Zwei! Diese Nachricht ruft bei den Piraten ein dringendes Bedürfnis hervor, das Schiff umgehend zu verlassen. Ja, aber wegen zwei Galliern gebt ihr das Schiff auf? Du kennst uns nicht, du hast uns nie gesehen und wir sind Quittrömer. Während die Piraten baden gehen, kommen Asterix und Obelix an Bord. Kuckuck! Wenn ihr näher kommt, passiert was mit dem Kind. Aua! Mieser Balk! Dank Einsatz ihrer berühmten schlagfertigen Überzeugungskraft und tierischer Unterstützung können Asterix und Obelix Schiff und Kind schnell in ihre Gewalt bringen. Erfolgreich kehren sie mit Brutus als ihrem Gefangenen ins Dorf zurück. Nun ja, oder in das, was davon übrig geblieben ist. Ich war sicher, dass es euch gelingen würde, den Kleinen wiederzubringen. Hast du das Rätsel der Herkunft dieses Kindes lösen können, Asterix? Noch nicht, aber ich stehe kurz davor. Was ist denn hier wieder los? Cäsar! Ja, Brutus. Ich komme geradewegs aus Obergermanien, wo meine Agenten mir deine Spinnereien gemeldet haben. Was fällt dir ein, meine Legionen zu dezimieren, nur um ein Kind zu suchen? Wer ist das Kind? Sprich. Das ist genau die Frage, die ich ihm auch gerade stellen wollte, Julius. Das ist dein Sohn, O Cäsar. Kleopatra? Das ist ja wunderbar. Was für ein Schauspiel. Und was für eine Nase. Mein Sohn? Cäsar Junior? Aber ich dachte, ihr wärt beide in meinem Palast in Rom in Sicherheit. Sicherheit, sagst du? Nach deiner Abreise hat dieser dekadente Brutus mehrmals skrupellos versucht, Cäsar Junior zu beseitigen, um deine Güter allein zu erben. Und da bin ich auf die Idee gekommen, unseren Sohn in Sicherheit zu bringen. An den einzigen Ort, der noch in der Lage war, seinen Schutz zu garantieren. Das Dorf der unbeugsamen Gallier, das nicht aufhört, dem Eindringling Widerstand zu leisten. Auch du, mein Sohn? Du brichst sofort nach Obergermanien auf, Brutus. Dort weht ein rauer Wind. Außerdem werden dich die Barbaren schon Mores lehren. Verzeih, wenn ich euch ausgenutzt haben sollte, Asterix. Ich fühle mich durch dein Vertrauen sehr geehrt, o Königin Kleopatra. Aber der Kleine ist weg. Zum Glück ist die Aufregung diesmal nur von kurzer Dauer. Im Handumdrehen hat Idefix das Kind erschnuppert. Er ist schon wieder unter einem Baum eingeschlafen. Er ist wie Idefix. Er liebt die Bäume über alles. Das ist ein gutes Zeichen. Dann lasse ich ihm Bäume aus reinem Gold gießen. O Königin Kleopatra, o Cäsar, wir sind untröstlich, dass wir weder bei uns noch mit euch diesen glücklichen Ausgang feiern können. Unser Dorf liegt in Schutt und Asche. Und was wird aus unserem Schlussband werden? Meine Pioniertruppen werden euer Dorf wieder aufbauen. Das schwöre ich. Und ich spendiere euch ein Festessen auf meinem Schiff. Das ist ja das Mindeste. Entgegen den Vorstellungen von Obelix findet das Bankett diesmal unter der wärmenden Sonne von Aremorica statt. Auf der prunkvollen Galeere der Königin Kleopatra. Asterix nutzt die angenehme Umgebung, um mit seinem Freund ein längst überfälliges Gespräch zu führen. Also, die kleinen Bienen fliegen von Blüte zu Blüte und streifen dabei den Blütenstaub auf dem Stempel ab. Verstehst du? Und die Störche? Was haben die damit zu tun? Oh nein. Bis auf das Verständnis für die höheren Aufgaben von Bienen und Störchen fehlt es beim Bankett an nichts. Selbst Wildschweine gibt es. Und sogar Julius Cäsar nimmt in persona teil. Immerhin ist er ja auch der Vater des jungen Helden, der an dem Bankett schlafend in einer goldenen Wiege teilnimmt. Und dem es im Traum nicht einfiele, dereinst in Ägypten zu herrschen, nämlich unter dem Namen Ptolemäus der 16.